Abschnitt 12 von Andersens Märchen, Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersens Märchen, Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Kapitel 10. Eine Geschichte aus den Dünen, Teil 3. Am frühen Morgen wollte Georg fort. Am Abend vorher, es war schon spät, bekam er Lust, noch einmal Morten zu besuchen. Er ging fort, und in den Dünen traf er den alten Fischer, der nicht an seine Abreise glaubte. Morten hätte sich sicherlich einen Zauber in die Hose genäht, sagte er, da die Mädchen so sehr verliebt in ihm wären. Georg schlug die Rede in den Wind, sagte lebewohl und ging nach dem Hause, wo Morten wohnte. Er hörte drinnen laut reden. Morten war nicht allein. Georg wurde wankelmütig. Mit Else wollte er nicht wieder zusammentreffen, und wenn er sich recht bedächte, sollte er lieber vermeiden, dass Morten ihm noch einmal Dank sagte, und deshalb kehrte er wieder um. Am nächsten Morgen, ehe es Tag ward, schnürte er sein Bündel, nahm seinen Mundvorrat und ging die Dünen hinunter an den Meeresstrand, wo leichter als in den tiefen, sandigen Wegen fortzukommen und deshalb der kürzere Weg war. Er wollte zunächst nach Fjaltering bei Bofbjerg, wo der Aalhändler wohnte, dem er einen Besuch versprochen hatte. Das Meer lag blank und blau. Schalen und Muscheln lagen umher. Sein Kinderspielzeug krachte unter seinen Füßen. Indem er dahin ging, fing seine Nase an zu bluten. Es ist nur ein geringer Umstand, aber auch er kann Bedeutung haben. Ein paar große Blutstropfen fielen auf seinen Ärmel. Er wischte sie ab, stillte das Bluten, und es war ihm, als ob der Blutverlust ihm Kopf und Gedanken leichter gemacht hätte. Im Sande blühte der Strandkohl. Er brach einen Stängel ab und steckte ihn an den Hut. Froh und frei wollte er sein, ging es doch in die weite Welt hinaus. Vor die Tür den Fluss ein wenig hinauf, wie die Aalkinder es wollten. »Nehmt euch vor den bösen Menschen in Acht, sie stechen, häuten und schneiden euch in Stücke«, wiederholte er in seinen Gedanken und lachte dabei. Er schlüpfte wohl noch mit heiler Haut durch die Welt. Guter Mut ist gute Wehr. Die Sonne stand schon hoch, als er sich der schmalen Einfahrt der Nordsee im Nysumfort näherte. Er sah zurück und gewahrte ein gutes Stück hinter sich zwei Reiter, denen andere folgten. Sie beeilten sich, doch was ging es ihn an? Das Fährboot lag auf der anderen Seite der Einfahrt. Georg rief, bis es kam, und stieg hinein. Aber, ehe er mit dem Fährmann bis in die Mitte gekommen war, kamen die Leute heran, die sich so sehr beeilt hatten. Sie riefen und drohten und befahlen im Namen des Gesetzes. Georg verstand nicht, was es bedeutete, aber er meinte, das Beste wäre, umzukehren. Er ergriff selbst das eine Ruder und ruderte zurück. Im nächsten Augenblick sprangen die Leute in das Boot, und ehe er etwas ahnte, banden sie ihm mit einem Tau die Hände zusammen. »Deine Schandtat wird dir dein Leben kosten«, sagten sie. »Gut, dass wir dich fassten.« Es war nichts Geringeres als ein Mord, den er begangen haben sollte. Man hatte Morten mit einem Messer im Halse erstochen gefunden. Einer der Fischer hatte Georg gestern Abend getroffen, als er zu Morten ging. Man wusste, dass es nicht das erste Mal war, dass Georg das Messer gegen ihn erhoben hatte. Er musste der Mörder sein. Es kam nur darauf an, ihn in sichere Haft zu bringen. Ringkörpin war der rechte Ort, aber der Weg war weit. Der Wind blies aus Westen. Keine halbe Stunde brauchte man, um nach Skjeruma überzusetzen, und von dort hatte man noch ein Viertel des Weges nach Nørrevossberg, dem starken Schloss mit Wall und Graben. Im Boote befand sich ein Bruder des dortigen Verwalters. Er meinte, sie würden wohl Erlaubnis erhalten, Georg ohne weiteres in das Loch zu sperren, wo die lange Margarete, die Zigeunerhexe, vor ihrer Hinrichtung gesessen hatte. Georgs Verteidigung wurde nicht gehört. Die Blutstropfen auf seinem Hemde sprachen zu deutlich gegen ihn. Er war sich seiner Unschuld bewusst, und da er sich hier doch nicht rechtfertigen konnte, ergab er sich in sein Schicksal. Sie stiegen gerade bei der Stelle ans Land, wo das Schloss des Ritters Bugge gestanden hatte. Dorthin war Georg in den 4 seligen, glänzenden Tagen seiner Kindheit mit seinen Pflegeeltern zum Leichenschmause gewandert. Es ging wieder denselben Weg über die Wiese nach Nörre-Vosberg hinauf. Dort stand der Fliederstrauch wieder in voller Blüte, dufteten wiederum die hohen Linden, und es dünkte ihn, als wäre er gestern hier gewesen. In dem westlichen Flügel des Schlosses ist unter der hohen Treppe ein Eingang, welcher zu einem niedrigen, gewölbten Keller führt, und von hier war die lange Margarete zur Richtstätte geführt worden. Sie hatte 5 Kinderherzen gegessen, und sie glaubte, dass sie fliegen und sich unsichtbar hätte machen können, wenn sie noch 2 gegessen hätte. In der Mauer befand sich ein kleines, enges Luftloch ohne Scheiben. Aber die duftenden Linden draußen vermochten nicht, einen erquickenden Hauch hinabzusenden. Drinnen war alles feucht und moderig. Nur eine Pritsche stand da. Aber ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Und deshalb konnte Georg hier sanft ruhen. Die dicke Bohlentür wurde geschlossen, eine Eisenstange vorgelegt. Aber der Mar des Aberglaubens kriecht durch ein Schlüsselloch auf dem Herrensitz sowohl als in dem Fischerhause. Sicherlich käme er auch hier herein, wo Georg nun saß und an die lange Margarete und ihre Untaten dachte. Ihre letzten Gedanken hatten diesen Raum in der Nacht vor der Hinrichtung erfüllt. Georg erinnerte sich all der Zauberkünste, die hier in alter Zeit ausgeübt waren, als der Gutsherr Swanwedel hier noch wohnte. Und es war ja allgemein bekannt, dass noch jetzt der Kettenhund, welcher auf der Brücke stand, jeden Morgen an seiner Kette über das Geländer gehängt aufgefunden wurde. Alles dies erfüllte und durchschauerte Georg, doch ein Sonnenstrahl leuchtete von außen zu ihm hinein. Und das war die Erinnerung an den blühenden Flieder und die Lindenbäume. Lange blieb er hier nicht. Er wurde nach Ringkürping geführt, wo die Haft gleich strenge war. Jene Zeiten gleichen nicht den heutigen. Der arme Mann hatte es schwer. Es war häufig genug, dass Bauernhöfe und Bauerndörfer in neue Herrensitze aufgingen und Kutscher und Diener Vögte wurden. Sie konnten wegen eines geringen Versehens den armen Mann um Hab und Gut bringen und ihn an den Pranger auspeitschen lassen. Noch jetzt fand sich einer oder der andere dieser Art. Und in dem jüttischen Land, weit entfernt von der Königsstadt Kopenhagen und den erleuchteten, wohlgesinnten Staatsmännern, bog man das Gesetz, wie man konnte, und das Geringste war es daher, dass Georgs Sache sich sehr in die Länge zog. Es war bitterkalt, wo er saß. Wann würde das Ende kommen? Unschuldig war er in Leid und Jammer gestürzt. Das war sein Los, das ihm in dieser Welt beschert worden war. Er hatte nun Zeit, darüber nachzudenken, weshalb er so in die Welt gestellt worden war. Ja, das würde sich im anderen Leben, das uns sicherlich erwartet, aufklären. Der Glaube war in dem armen Hause in ihm aufgewachsen. Was in Spaniens Fülle und Sonnenschein nicht seinem Vater einleuchtete, wurde ihm in Kälte und Finsternis ein tröstendes Licht, eine Gnadengabe Gottes, und sie täuscht niemals. Nun ließen die Frühlingsstürme sich hören. Das Donnern der Nordsee hörte man meilenweit in das Land hinein. Aber erst wenn der Sturm sich legte, tönte es wie von schweren Wagen, die zu Hunderten über einen harten, unterhöhlten Weg fuhren. Georg hörte es in seinem Gefängnisse, und es war ihm eine Abwechslung. Keine alte Melodie konnte ihn stärker ans Herz fassen als die Töne des rollenden Meeres, des freien Meeres, auf dem man durch die Welt getragen wurde, mit dem Winde flog und wo man, wohin man auch kam, wie die Schnecke stets sein eigenes Haus bei sich hatte. Man stand immer auf eigenem Grund und Boden, auf dem Boden der Heimat, selbst im fremden Lande. Wie lauschte er auf das tiefe Rollen, wie wogten in seinen Gedanken die Erinnerungen durcheinander. Frei, frei, glücklich sein! Selbst in zerrissenen Schuhsohlen und im geflickten blauleinenen Kittel. Etliche Mal loderte es heiß in ihm auf und er schlug mit der geballten Faust gegen die Mauer. Wochen, Monate, ein ganzes Jahr waren vergangen, da griff man einen Vagabunden, Nils Tüff, der Pferdedieb, wie er genannt wurde, auf und da kamen die besseren Zeiten. Es wurde offenbar, wie großes Unrecht Georg erduldet hatte. Nördlich vor Ringkjöbing Fjord, bei einem Kettner, der eine Schankwirtschaft hielt, waren am Nachmittag vor Georgs Abreise aus der Heimat und vor dem Morde Morten und Nils zusammengetroffen. Es wurden einige Glas getrunken. Sie konnten freilich einem Manne nicht zu Kopfe steigen, aber sie setzten doch Mortens Mundwerk ein wenig zu sehr in Gang. Er schnitt auf, erzählte, dass er einen Hof erhalten hätte und heiraten wollte. Und als Nils ihn fragte, wo er das Geld dazu hatte, schlug er hochmütig auf seine Tasche und antwortete: »Es ist dort, wo es sein muss.« Diese Prahlerei kostete ihm das Leben. Als er ging, folgte Nils ihm und stach ihm das Messer in die Kehle, um das Geld zu nehmen, das nicht vorhanden war. Es wurde weitläufig auseinandergesetzt. Uns genügt zu wissen, dass Georg auf freien Fuß gesetzt wurde. Aber was erhielt er als Entgelt für alles, was er gelitten hatte, in Jahr und Tag, im Gefängnis, in der Kälte, da er aus der Menschheit ausgestoßen war? Ja, es wurde ihm gesagt, dass es ein Glück für ihn wäre, unschuldig zu sein. Er könne nun gehen, wohin er wolle. Der Bürgermeister schenkte ihm 10 Mark Reisegeld und mehrere Bürger des Städtchens gaben ihm gut zu essen und zu trinken. Es gab doch noch gute Menschen. Nicht alle stechen, häuten und legen in die Pfanne. Aber das Beste von allem war, dass der Kaufmann Brönne aus Skagen, bei dem Georg vor einem Jahr Stellung nehmen wollte, gerade in diesen Tagen in Geschäften nach Ringkjöping gekommen war. Er hörte von der Sache, und da er ein Herz hatte, verstand und fühlte er, was Georg gelitten hatte. Nun wollte er es gut machen, ja mehr als das, wollte ihn erfahren lassen, dass es auch gute Menschen gebe. Aus dem Gefängnis ging es zur Freiheit, zum Himmelreich, zur Liebe und zur Herrlichkeit. Ja, das sollte er erproben. Kein Becher des Lebens erhält nur Wermut. Kein guter Mensch kann einem Menschenkinde nur den bitteren Kelch reichen. Und sollte da Gott, der Allgütige, es können? »Lass uns alles begraben und vergessen sein«, sagte Kaufmann Brönne. »Wir wollen einen dicken Strich durch das letzte Jahr machen. Den Kalender verbrennen wir. Und in 2 Tagen reisen wir in das friedliche, gesegnete und fröhliche Skagen. Man nennt es einen entlegenen Winkel des Landes, aber es ist ein gesegneter Winkel hinterm Ofen, mit offenen Fenstern in die weite Welt hinaus. Das war eine Reise. Man konnte wieder recht atmen, hinauszukommen aus dem Gefängnis in den warmen Sonnenschein. Die Heide stand mit 1000 Blüten, ein weites Blumenmeer, und der Hirtenknabe saß auf dem Hünengrab und spielte auf seiner Flöte, die er aus einem Schafknochen geschnitzt hatte. Die Fata Morgana, die schöne Spiegelung der Wüste, zeigte sich mit hangenden Gärten und schwimmenden Wäldern und auch jene seltsame leichte Luftwelle, die man Lokemann nennt, der eine Herde treibt. Gegen dem Limfjord nach Skagen ging die Reise, woher die Männer mit den langen Bärten, die Longobarden, einst ausgewandert waren, als in einer Hungersnot unter König Snio alle Kinder und Greise getötet werden sollten. Aber das edle Weib Gambaruk, die dort Landbesitz hatte, schlug vor, dass die Jugend lieber aus dem Lande ziehen sollte. Das wusste Georg, so gelehrt war er. Und kannte er auch nicht das Land der Longobarden hinter den großen Alpen, so wusste er doch, wie es dort aussehen musste. Er war ja selbst als Knabe im Süden, in Spanien gewesen. Er erinnerte sich der aufgestapelten Fruchthaufen, der roten Granatblüten, des Summens, Brummens und des Glockenklangs in dem großen Bienenkorb der Städte. Aber am schönsten ist es doch im Lande der Heimat, und Dänemark war Georgs Heimat. Endlich erreichten sie Vendliskaga, wie Skagen in alten nordischen und isländischen Schriften genannt wird. Meilenweit von Dünen und Ackerland unterbrochen, erstreckt sich und erstreckte sich schon damals Gammelskagen mit West- und Oststadt bis zum Leuchtturm von Grenen. Häuser und Gehöfte lagen wie noch heutigen Tags zerstreut zwischen den aufgewehten, veränderlichen Sandhügeln, ein Wüstenstrich, wo sich der Wind in dem losen Sand wälzt und wo Möwen, Seeschwalben und wilde Schwäne sich hören lassen, so dass es durch das Trommelfell schneidet. Eine Meile südwestlich von Grenen liegt Höyen oder Gammelskagen. Hier wohnte Kaufmann Brönne. Hier sollte Georg leben. Das Haus war geteert. Die kleinen Nebengebäude hatten ein umgestülptes Boot zum Dach. Schiffstrümmer waren zu Schweinsställen zusammengeschlagen. Eine Einfriedung war nicht vorhanden. Es gab ja nichts einzufriedigen. In langen Reihen aber hingen auf Schnüren, eine immer über der anderen, aufgeschnittene Fische, um in Winde zu trocknen. Der ganze Strand war mit verfaulten Heringen überhäuft. Das große Schleppnetz kam schwerlich ins Wasser, ehe nicht die Heringe fuderweise ans Land gezogen waren. Es gab ihrer zu viele, man warf sie wieder ins Meer oder ließ sie liegen und verfaulen. Die Frau und die Tochter des Kaufmanns, ja auch das Hausgesinde, kamen jubelnd herbei, als der Vater heimkehrte. Das war ein Händedrücken, ein Rufen und ein Erzählen. Und was ein liebes Gesicht und wie schöne Augen hatte doch die Tochter. Die Räume des Hauses waren behaglich und groß. Schüsseln mit Fischen wurden aufgetragen, Goldbutten, die ein König ein Prachtgericht genannt haben würde, und Wein aus den Weinbergen Skagens, aus dem weiten Meere. Die Trauben rollten gekeltert ans Land, in Fässern sowohl als in Flaschen. Als Mutter und Tochter erfuhren, wer Georg wäre und dass Georg unschuldig und schwer gelitten hätte, da leuchteten ihre Augen noch freundlicher, am freundlichsten aber erglänzten die Augen der Tochter, der holden Jungfrau Clara. Er fand ein gesegnetes Heim in Gammelskagen. Das tat seinem Herzen wohl, und Georg Herz hatte viel erprobt, auch der Liebe bitteren Trank, der hart oder weich macht. Georgs Herz war noch weich. Es war so jung, es hatte noch einen Platz zu vergeben. Und daher traf es sich sicher sehr glücklich, dass gerade in 3 Wochen Jungfrau Clara mit einem Schiff nach Christiansand in Norwegen hinauf sollte, um eine Tante zu besuchen und dort den ganzen Winter zu bleiben. Am Sonntag vor der Abreise waren sie alle in der Kirche zum Abendmahl. Groß und stattlich war die Kirche. Schotten und Engländer hatten sie vor mehreren Jahrhunderten in der Nähe der Stelle erbaut, wo nun die Stadt liegt. Etwas baufällig war sie geworden, und der Weg durch den tiefen Sand hinauf und hinab war sehr beschwerlich. Doch man ertrug es gern, um in Gottes Haus zu kommen, fromme Lieder zu singen und die Predigt zu hören. Der Sand ging schon über die Ringmauer des Kirchhofes hinüber, aber die Gräber hatte man bis jetzt noch von den Sandwehen freihalten können. Es war die größte Kirche nördlich vom Limfjord. Die Jungfrau Maria mit der Goldkrone auf dem Haupte und dem Jesuskinde in dem Arme stand wie lebend in dem Altarschrein. Im Chor standen die heiligen Apostel, geschnitzt. Zu oberst der Wand sah man die Porträts der alten Bürgermeister und Ratsherren mit Namen und Jahr ihrer Wirksamkeit. Die hölzerne Kanzel war reich verziert. Freundlich schien die Sonne in die Kirche auf den blanken Messingkronleuchter und das kleine Schiff, die von der Decke herniederhingen. Georg war von einem heiligen, kindlich reinen Gefühle überwältigt, wie damals, als er als Knabe in der reichen Kirche Spaniens stand. Aber hier hatte er das Bewusstsein, dass er mit zur Gemeinde gehörte. Nach der Predigt war das Abendmahl. Er genoss mit den anderen das Brot und den Wein. Es traf sich, dass er gerade an der Seite der Jungfrau Clara kniete, doch seine Gedanken waren so auf Gott und die heilige Handlung gerichtet, dass er erst beim Aufstehen bemerkte, wer sein Nachbar gewesen war, und er sah die salzige Träne ihre Wange hinabrollen. 2 Tage später reiste sie nach Norwegen ab. Georg machte sich im Hause und bei der Fischerei nützlich, und es gab damals mehr Fische zu fangen als heutzutage. Die Makrelenschwärme schimmerten durch die dunkle Nacht und zeigten, wo sie waren. Die Knurrhähne knurrten und die Schwarzfische gaben ein jämmerliches Geheul von sich, wenn sie gejagt wurden. Die Fische sind nicht so stumm, wie man denkt. Georg war stummer in dem, was er verbarg, aber es kommt wohl noch einmal hervor. Jeden Sonntag, wenn er in der Kirche saß und seine Augen auf das Bild der Mutter Maria im Altarschrein heftete, ruhten sie auch eine Weile auf der Stelle, wo Jungfrau Clara an seiner Seite gekniet hatte. Und er dachte an sie und wie herzensgut sie gegen ihn gewesen war. Das Spätjahr kam mit Regen und Tauschnee. Das Wasser stieg und überflutete ganz Skagen. Der Sand konnte nicht alles Wasser einschlucken, man musste durch die Straßen waten oder gar mit einem Boote fahren. Die Stürme warfen Schiffe über Schiffe auf die todbringenden Riffe. Es gab Schneestürme und Sandstürme. Der Sand legte sich um die Häuser, so dass die Leute zum Schornstein hinauskriechen mussten. Allein das war nichts Besonderes hier oben. Warm und behaglich war es im Zimmer. Heidetorf und Wrackholz knitterten und knatterten im Ofen, und der Kaufmann Brönne las laut aus einer alten Chronik vor, las von dem Prinzen Hamlet von Dänemark, der aus England hier ins Land herüberkam und bei Bovbjerg eine Schlacht lieferte. Bei Ramme war sein Grab, nur ein paar Meilen von dem Orte entfernt, wo der Aalhändler wohnte. Gleich einem großen Friedhofe erhoben sich dort auf der Heide Hünengräber zu Hunderten. Kaufmann Brönne hatte selbst eins Hamlets Grab besucht. Es wurde von alten Zeiten erzählt, von den Nachbarn, den Engländern und Schotten, und Georg sang das Lied vom Sohne des englischen Königs, von dem prächtigen Schiff, das so reich ausgestattet war. Vergoldet war's von Bord zu Bord, drauf stand geschrieben Gottes Wort. Der Königssohn nahm Liebe warm, die Jungfrau fest in seinem Arm. Besonders diesen Vers sang Georg so innig. Seine Augen leuchteten dabei, sie waren ja auch schwarz und glänzend von seiner Geburt an. Es wurde gesungen und gelesen. Wohlstand war dort zu Hause. Das Familienleben schien auch die Haustiere zu umschließen, und sie wurden gut gehalten. In Reihen schimmerten die blank gescheuerten Zinnteller, und unter der Decke hingen Würste und Schinken. Wintervorräte gab es in Fülle, das können wir heute noch in manchen reichen Bauernhöfen drüben an der Westküste sehen. Lebensmittel bis unter das Dach hinauf und größte Reinlichkeit in den Stuben. Klugheit und frohe Laune haben in jüngster Zeit dort merklich zugenommen. Gastfreundschaft herrscht dort wie im Zelte des Arabers. Niemals vorher hatte Georg eine so fröhliche Zeit verlebt, seit er als Knabe 4 Tage beim Leichenschmaus war. Und doch war Jungfrau Clara fort, nur nicht aus den Gedanken und den Gesprächen. Im April sollte ein Schiff nach Norwegen hinaufgehen und Georg sollte mit. Das konnte seine gute Laune nur erhöhen. Und Fleisch hätte er auf den Knochen, sagte Mutter Brönne, es wäre eine Freude, ihn anzusehen. Und dich anzusehen nicht minder, sagte der alte Kaufmann. Georg hat die Winterabende und dich, Mütterchen, neu belebt. Du bist in diesem Jahre jünger geworden. Du siehst gut und heiter aus. Du warst ja auch das schönste Mädchen in Viborg, und das sagt viel, denn dort habe ich immer die schönsten Mädchen gefunden. Georg sagte nichts dazu. Das schickte sich nicht. Aber er dachte an ein Mädchen aus Kagen, und zu ihm segelte er hinauf. Das Schiff legte in Christiansand an, es war mit günstigem Wind in einem halben Tage hinaufgefahren. Eines Morgens ging Kaufmann Brönne nach dem Leuchtturm hinaus, der weit vom Gammelskagen in der Nähe von Grenen liegt. Die Kohlen auf der Drehscheibe waren längst erloschen und die Sonne stand bereits hoch, als er auf dem Turme anlangte. Eine ganze Meile über den äußersten Punkt des Landes hinaus erstreckten sich unter dem Wasser die Sandbänke. Vor denselben zeigten sich heute viele Schiffe, und unter denselben glaubte man mit einem Fernrohr Karen Brönne, so hieß das Schiff des Kaufmanns, zu erkennen. Und so war es. Es war in voller Anfahrt. Georg und Clara waren an Bord. Skagens Leucht- und Kirchturm zeigten sich ihnen wie ein Reiher und ein Schwan auf dem blauen Wasser. Clara saß an der Reling und sah nach und nach die Dünen auftauchen. Ja, blieb der Wind stetig, konnten sie in einer Stunde in der Heimat sein. So nahe waren sie ihr und der Freude. So nahe waren sie dem Tode und der Todesangst. Da barst eine Planke im Schiffe. Das Wasser drängte herein. Es wurde gedichtet und gepumpt, alle Segel beigesetzt und die Notflagge gehisst. Sie waren noch eine ganze Meile entfernt. Fischerboote waren zu sehen, aber in weiter Entfernung. Der Wind trieb sie gegen das Land. Die Wellen halfen, aber nicht genügend. Das Schiff sank. Georg schlang seinen rechten Arm fest um Clara. Mit welchem Blick sah sie ihm in die Augen, als er sich in Gottes Namen mit ihr in das Meer stürzte. Sie stieß einen Schrei aus, aber sie konnte sicher sein, er würde sie nicht loslassen. Was das Heldenlied sang. Der Königssohn nahm Liebe warm, die Jungfrau fest in seinem Arm. Das übte Georg in der Stunde der Gefahr und der Angst. Nun kam es ihm zustatten, dass er ein tüchtiger Schwimmer war. Er arbeitete sich mit den Füßen und einer Hand vorwärts, die andere hielt er fest um das junge Mädchen. Er ruhte in dem Wasser, trat es mit den Füßen, führte alle Bewegungen aus, die er kannte und wusste, um Kräfte genug zu haben, das Land zu erreichen. Er hörte sie einen Seufzer ausstoßen. Er fühlte ein krampfhaftes Zittern durch ihren Körper fahren und er hielt sie fester. Eine einzelne Welle schlug über sie hin. Die Strömung hob sie. Das Wasser war tief und klar. Einen Augenblick glaubte er, die schimmernden Makrelenschwärme dort unten zu sehen. Oder war es der Leviathan selber, der ihn verschlingen wollte? Die Wolken warfen Schatten über das Wasser und wieder erglänzte es im Sonnenlicht. Schreiende Vögel zogen in großen Schwärmen über sie hin und die wilden Enten, die schwer und schläfrig auf dem Wasser dahintrieben, flogen erschreckt vor dem Schwimmer auf. Aber seine Kräfte nahmen ab, er fühlte es. Das Land war noch einige Kabellängen entfernt. Doch Hilfe kam, ein Boot näherte sich. Aber unter dem Wasser stand, er sah es deutlich, eine weiße starre Gestalt. Eine Woge hob ihn, eine Gestalt näherte sich, er empfand einen Stoß. Es wurde Nacht und alles schwand um ihn. Auf der Sandbank stand ein Schiffswrack, die See überflutete es. Die weiße Figur am Bugspriet stützte sich auf einen Anker, dessen scharfe Spitze gerade bis zum Wasserspiegel reichte. Georg war dagegen gestoßen. Die Strömung hatte ihn mit vermehrter Kraft dagegen getrieben. Ohnmächtig sank er mit seiner Last, doch die nächste Welle hob ihn und das junge Mädchen wieder empor. Fischer ergriffen sie und zogen sie ins Boot. Blut strömte über Georgs Gesicht, er lag wie tot. Aber das Mädchen hielt er fest umklammert, so dass sie es ihm aus Arm und Hand reißen mussten. Leichenblass, leblos und ausgestreckt lag sie im Boote, das auf Skagens Spitze zusteuerte. Alle Mittel wurden angewendet, Clara ins Leben zurückzubringen, doch sie war tot. Lange war Georg draußen mit einer Leiche geschwommen, hatte sich für eine Tote gemüht und entkräftet. Georg atmete noch. Man trug ihn nach dem nächsten Hause in den Dünen. Ein Schmied und Kleinhändler, der zugegen war und zur Not Fälscherdienste verrichtete, verband Georg, bis am nächsten Tage der Arzt aus Chöring geholt werden sollte. Das Gehirn des Kranken war angegriffen. Er lag in Raserei und stieß wilde Schreie aus. Am dritten Tage versank er in einen Schlummer. Das Leben hing nur an einem Faden, und dass er riss, sagte der Arzt, wäre das Beste, was man Georg wünschen könnte. »Lasst uns zu Gott beten, dass er dem Tode entrinnt. Er ist immer ein Mensch.« Aber das Leben entrann ihm nicht, der Faden wollte nicht reißen. Aber die Erinnerung zerriss, das Band seiner Geistesfähigkeiten war zerschnitten. Das war grässlich. Nur der Körper blieb zurück. Ein Körper, der die Gesundheit wieder erhalten sollte. Im Hause des Kaufmanns Brönne blieb er. »Er hat ja den Todesstoß erhalten, als er unser Kind retten wollte«, sagte der alte Mann. »Jetzt ist er unser Sohn.« Blödsinnig nannte man Georg. Aber das war nicht das rechte Wort. Er war wie ein Instrument, dessen Saiten sich gelockert hatten und nicht mehr klingen konnten. Nur in einigen Augenblicken, für wenige Minuten, erhielten sie ihre alte Spannkraft zurück und sie klangen. Alte Melodien erklangen, aber nur wenige Takte. Bilder entrollten sich und verdämmerten. Dann saß er wieder stier und gedankenleer da. Aber wir dürfen glauben, dass er nicht litt. Die dunklen Augen verloren ihren Glanz, sie glichen einem schwarzen, behauchten Glase. »Der arme, blödsinnige Georg«, sagte man. Das war er, der unter dem Herzen seiner Mutter einem Erdenleben entgegengetragen worden war, so reich und glücklich, dass es ein Übermut, ein entsetzlicher Stolz war, ein Leben nach dem Tode zu wünschen. Alle die großen Fähigkeiten der Seele wären also verspielt? Nur schwere Tage, Schmerz und Enttäuschungen wären ihm zuerteilt? Eine Prachtzwiebel wäre aus dem reichen Erdboden gerissen und in den Sand geworfen, um zu verfaulen? Das nach Gott geschaffene Bild hätte keinen besseren Wert? Ein Spiel des Zufalls wäre nur das Ganze, wäre alles? Nein, Gottes Allliebe, Allgüte muss und wird ihm in anderen Leben einen Entgelt geben für das, was er hier litt und entbehrte. Der Herr ist barmherzig und seine Güte währet ewiglich. Diese Worte aus dem Psalm Davids sprach die alte, fromme Kaufmannsfrau voll Glauben und Zuversicht, und das Gebet ihres Herzens war, dass Gott bald Georg erlösen möge und er nach Gottes Gnade zum ewigen Leben eingehen könne. Ende von Eine Geschichte aus den Dünen, Teil 3. Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg.